Oden, drittes Buch, 4-6. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, drittes Buch, 4-6. 4. An Kalliope. Steig hoch vom Himmel und mit der Flöte ertön ein großes Lied mir, hehre Kalliope. Ob lieber nun mit heller Stimme, ob mit der Saite und Zither Apollos. Hört ihr es? Oder täuscht mich entzückender Wahnsinn? Zu hören, glaub ich, in seligen Lusthainen irrend, wo mit Anmut säuselnde Flut sich ergeust und Kühlung. Mich auf dem Voltur meiner Apulia, da fern der Heimat Schwellen ich niedersank, vom Spiele matt und Schlummer schützten Tauben, berühmt im Gesang, den Knaben mit jungem Hainlaub. Allen ein Wunder, die den hohen Klippenhorst Acherontia, Bantiner Waldhöhn und die fetten Äcker bewohnen im Tal Ferentums. Das unverletzbar dunkelen Nattern ich einschlief und Bären, das ich in hüllendem Fest Lorbeer ruht und Myrten reisig, nicht ohne Gott ein beherztes Knäblein. Euch wehrt, ihr Musen, tret ich die luftigen Sabinergipfel. Euch, ob das kühlende Praeneste mir, ob Tiburs Abhang, ob mir die heitre gefiel um Baiae. Mich, eurer Born und Chöre geweiheten, hat nicht Philippi durch die gewandte Schlacht nicht ausgetilgt der Baum des Unheils, noch Palinurus im Schwall des Sundes. Wenn mich zu leiten ihr nur erscheint, o, gern im Schiff den graunvoll tobenden Bosporos verfluch ich und durchglühte Sande längs dem Assyrer gestarrt, ein Wandrer. Britanner schau ich, welchen der Fremdling bebt und der in Rossblut schwelget den Konkaner. Auch selbst Gelonenschwärm in Köchern schau ich und Skythias Strom gefahrlos. Ihr schafft dem Cäsar, wann der erhabene, vom Streit erschöpfte Krieger in Städten barg und Ende sucht mühsamer Arbeit unter pierischer Grott Erquickung. Ihr ratet mild ihm, und der gegebene Rat, ihr Guten, freut euch. So hat der frevelnden Titanen ungeheure Heerschar er mit dem fallenden Strahl zerdonnert. Der träges Erdreich, der das empörte Meer und Städte mäßigt und den Bezirk des Grauns und Götter und Gewühl der Menschen lenkt er allein mit gerechter Obmacht. Nicht wenig Schrecken hatten erregt dem Zeus mit grausem Arm hochtrotzende Jünglinge und Brüder, angestrengt zu wälzen pelion auf des olympus waldhöhn doch was vermag wohl typhon und mimas kraft was wohl in drohender stellung porphyrion was rhoetus und ob stemmend wurzelnd selber enceladus kühn emporschnellt was wider pallas tönende ägis all anstürmend hier stand feuriger tapferkeit vulcanus hier die herrin juno und mit geschossen umrauscht die schultern der loses haupthaar spült in castalias tauhellem sprudel der auch in lycia lustwaldung heget und geburtshain delos und pataras hort apollo kraft ohne klugheit stürzet durch eigne last kraft die sich mäßigt schwingen die götter auch zum größern doch sie hassen kräfte die nach verbrechen nur stehn und greuel zeug ist der hundertarmige gyges mir des wahren ausspruchs und der die lautere Diana schnöd nachstellt Orion schnell von dem Pfeile gezähmt der Jungfrau ihr eignes Scheusal lastet die Erd in Gram um Söhne trauernd welche der Donner schlug zum fahlen Orkus nie zermalmet raffende Glut das Gewicht des Ätna des schamentweihers Tityos Leber nicht verlässt der Vogel ewig der Missetat zur Hut gestellt 300 Ketten halten Pirithous fest den Buhler 5. Regulus im Himmel herrsche glaubten wir Jupiter der Blitzeschleudrer waltender Erdengott sei uns Augustus der Britanner fügte zum Reich und die bösen Perser wie Crassus Streiter lebte der Barbaren schmachvoller Ehmann unter Verschwägerten, o Curia, o Aftersitten, ward er ein Greis in des Feindes Feldern? Dem Meder frönend, Marser und Apuler, konnt er vergessen Namen und Römerkleid, den heilgen Schild, dich, ew'ge Vesta, während noch Jupiter stand und Roma? Dem wehrte sorgsam Regulus heller Geist, Einstimmung weigernd schnöden Bedingungen und jenem Beispiel, welches Unheil zog und verderb in die Folgezeiten, wenn nicht dahin starb, ohne Erbarmen die gefangne Jugend. Adler an punischen Prachttempeln aufgehängt, und Waffen redet er. Ohne Gefecht den Streitern entrissen sah ich, sah in der Fessel Zwang der freien Bürger Arme zurückgedreht, weit offene Tor und Feld von unserm Krieger gebaut, das er jüngst verödet. Durch Gold erhandelt wird man zur Fahne traun herzhafter kehren. Ha, zu der Schande fügt ihr schaden. Niemals trägt verlorne Farbe das Vlies, das geschminkt der Kessel. So wahre Tugend ward sie gefälscht einmal, nie sucht sie Heimkehr zu den Entarteten. Ja, kämpft die Hindin aus verschlungnem Garne verwirrt, so erscheint auch tapfer, wer sich dem treulos schlängelnden Feind ergab. So malmt er künftig Pöner mit Marvorsmut, wer Riemen um verschränkte Knöchel feige gefühlt und den Tod gefürchtet, dorther, wo Leben besser zu nehmen war und Fried in Fehd unzeitig gemengt. O Schmach, o Heldenstadt Karthago, höher du durch Italias schnöden Hinsturz! Man sagt, der keuschen Ehegenossin Kuss und kleine Kinder hab er, wie freiheitslos, von sich entfernt und düstren Auges niedergesenkt, das entschlossene Antlitz, bis er der Väter schwankende Meinungen durch Rat gekräftigt, welchen noch keiner gab, und unter tief betrübten Freunden rasch er enteilt, ein erhabner Flüchtling. Und dennoch wußt er, was ihm der Peiniger des Barbarlandes rüstete. Aber er trennt anders nicht den Drang der Sippschaft und das den Scheidenden hielt des Volkes. Als ob er Anwalt langer Entscheidungen nach ausgeglichnem Handel vom Markt hinaus in Venafraner Fluren strebte oder zum Spartergebiet Tarentum. Sechs Sittenverderb. Schuldlos, was Väter frevelten, büßest du, o Römer, bis du wieder die Tempel baust, vom Fall der Götterwohnung hebend und aus entstellendem Rauch ihr Bildnis. Vor Göttern dich demütigend herrschest du. Dorther den Anfang, dort dir das End ersehn. Zahllos verliehn entehrte Götter, ach, der hesperischen Flur das Elend. Schon zweimal hat Mynäses und Pakorus uns ungesegnet stürmenden Heereszug zermalmt. Und sieht vermehrt durch Beute winziger Ketten Geschmuck mit Lächeln. Fast hat, da Aufruhr unsere Stadt befing, sie ausgetilget Daker und Äthiop. Der ein an Seemacht schrecklich, jener mehr mit Geschossen geübt, des Bogens. Fruchtbar an Lastern häufte die Zeit auf ihn, zuerst Befleckung und auf Geschlecht und Haus. Von solchem Urquell abgeleitet strömte dem Land und dem Volk Verderben. Froh lernt Bewegung weicher Ionier, kaum reif die Jungfrau, bildet sich jeder Kunst nun gleich, und unehrbare Liebschaft denkt sie vom zartesten wiegenalter. Bald sucht sie schamlos jüngere buhlen sich, weil zecht der ehmann. Wählet auch nicht einmal, wem unerlaubte lust sie hastig schenk insgeheim nach gelöschter fackel. Sichtbar gefordert, selber mit vorbewußt des manns ersteht sie. Ob ein hispanischer seemann, ob ruf ein handlungsführer, hoch die bedungene schmach erkaufend. Nicht solchen eltern sproßte die jugend auf, die weit den meerraum färbte mit pönerblut, die pyrrhus und den großen syrer schlug und den hannibal schlug, den schrecken. Nein, streitgewohnter ackerer zucht erwuchs mannschaft, die kundig mit dem Sabellerkarst Erdschollen umwühlt und auf strenger Mütter Gebot die im Forst gehaunen Holzstämme heimtrug. Wann den Gebirgen Sohl die Schatten ausgedehnt und dem ermatteten Pflugstier das Joch abnahm, die holde Stund auf dem scheidenden Wagen führend. Was untergrub nicht raffender Zeiten Sturz? Der Väter Stamm, ausartend von Ahnen, trug uns lasterhaftern. Bald erwächst uns Aftergeschlecht in verschlimmerter Bosheit. Ende von Oden, drittes Buch, 4-6.